Wer ich bin, wer ich war, was ich heute bin, ist klar. Bin mich weiterentwickelt, bring deine Eltern in Gefahr. SMOK, bring es über Wetten, flog es für einen Cent, Roma. Was hier verflucht ist, diese irre teure Brüche schmieren, während sich da draußen andere Menschen ihren Nasser frieren. Was geht mit euch ab? Willkommen in Deutschland. Ich kann euch doch nicht trauen, wer weiß, was ihr den Deutschland. Du kannst mir wirklich vertrauen. Wie oft hört ich diese Worte ab? Ist so oft durchgekaut. Bla bla, hin und her. So ein Tor, wie mich her. Deswegen hab ich das verlassen, es war nach dir so leer. Und ich musste mir nicht glauben, doch ich seh's an deinen Augen. Ja, ich bringe sie zum Staunen. Ja, ich nehm's dir auch nicht übel, denn ich bin, was es war, so wie heute nur ein Rübel. Es bringt krassen Scheiß, du verpasst die meisten, was Waffen sein. Ich will Macher sein, lass uns Sachsen sein, lass die Maske fallen. Komm, wir lassen's nein, wenn der Bast ist rein. Es bringt krassen Scheiß, du verpasst die meisten, was Waffen sein. Ich will Macher sein, lass uns Sachsen sein, lass die Maske fallen. Komm, wir lassen's knallen, wenn der Bast ist rein. Tief auf dem Beat, über den ich einfach fliegt. Das ist meine Musik, weil ich diese Scheiße lieb. Bringe mal hier einen Track, da einen Track. Produzier ein Überbrett, sag immer die Wahrheit. Das finden sogar Lügner fett. Und was hast du für ein Problem? Laberst du was von der Gegner? Keiner will dich oben sehen, keiner will dich trotteln hören. Oder auf YouTube aussecken, Mann, ich mache immer weiter. Gib mir Brüder das Beste. Das ist meine Show, das ist meine Bühne. Und hier seid ihr eingeladen, genießt es in vollen Zügen. Mann, es wird in den Scheiß, kickt die Lines. Bring euch in den verbitterten Style. Es wird an den Schleiz, und für das was bleibt. Denn Hühner versucht, was wird es mit Blei? Yo! Und der Smoker Flex, er bringt den Mob beim Brett, so dass die Boxen brennen. Und es kommt der Countdown, ich bin in Downtown, der Smog, er braucht Frauen. Es bringt krassen Scheiß, du verpasst die meisten, lass Waffen sein. Ich will Macher sein, lass uns Sachsen sein, lass die Maske fallen. Komm, wir lassen's knallen, wenn der Bast ist rein. Es bringt krassen Scheiß, du verpasst die meisten, lass Waffen sein. Ich will Macher sein, lass uns Sachsen sein, lass die Maske fallen. Komm, wir lassen's knallen, wenn der Bast ist rein. Es bringt krassen Scheiß, du verpasst die Meist, du musst Waffen sein, es wird Macher sein, lass uns Sachsen sein, lass die Maske fallen, komm, wir lass es nein, wenn der Bast ist, reicht.